Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Hab gesehen, meine Gen-Videos, die sind ja ziemlich beliebt und ich mach das wirklich nicht mit Absicht. Ja, ich fäng schon wieder an. So, diesmal werde ich keine Musik drunter machen, weil dann kommt das Gen nicht so gut rüber. Was haben wir denn? Wir haben 21 Uhr und 4 Minuten. Wir haben den 22. April 2022. Trink mal gerade einen Whisky-Cola, rauch mir meine hundertste Zigarette, keine Ahnung. Im Moment tue ich wieder Dauerrauchen. Ich habe das Fenster auf hier, damit der Rauch hier rauskommt und hab mir mal eine neue Matratze gegönnt, also eine zum Schlafen, keine zum Poppen. Weil meine nach, glaube ich, nach 5, 6, 7 Jahren durchgelegen war, ist und ja, Härtegrad 4, eine Rollmatratze, mein lieber Scholli. Die kam eben so ein Paket an, was so, ja, zusammengerollt war. Und das war so feste verschnürt und oder mit unter Vakuum zusammengepresst, dass ich die kaum auseinandergekriegt habe mit der Schere. Ich glaube, ich habe eine Schere benutzt, bis ich später gesehen habe, unter der Matratze war so ein kleiner, also ein kleines Gerät, keine Ahnung. Mit einer Klinge drin. Und damit hätte man die aufschneiden können. Laut Beschreibung sollte die Matratze 48 Stunden halb ausgepackt erstmal liegen bleiben. Was ich auch gemacht habe. Und ja, später habe ich dann gelesen, also das Plastik konnte man komplett abmachen. Der Bezug sollte für 48 Stunden... Für 48 Stunden geöffnet werden. Was ich aber erst nach 2 Tagen gelesen habe. Und dann habe ich sie nochmal einen Tag mit geöffnetem Reißverschluss nochmal liegen gehabt und dann zugemacht. Und ja, passt wunderbar auf meine Couch. Ist 1,90 Meter mal 80 mal 26, 21 cm dick. Und ja, ist ein klitzekleines Stückchen zu kurz. Aber sie passt wunderbar in meine Schlafcouch rein. Und ich habe so eine Schlafcouch von Poco gehabt oder hab sie immer noch. Und so musste ich halt immer die Matratze rumdrehen. Und also zum Sitzen und Liegen und so, ja, da ich eh tagsüber einen Bezug drüber habe, brauche ich sie nicht mehr zu wenden und kann das dann direkt dann zum Schlafen benutzen. Auto, wie gesagt, ich habe Fenster auf. Und wenn meine Süße bei mir schläft, dann brauche ich das nicht mehr zu wenden, weil dann kann ich direkt ja, die Tagesdecke abmachen und habe ja das Schlafding hier drauf, muss nur meine Schlafdecke und meine Kopfkissen drauf machen und dann muss meine Süße halt nicht drauf warten, weil sie wartet schon immer, wenn wir vom Gassi gehen, wieder reinkommen. Mir, also, ich muss immer oder musste immer sagen, Mäuschen, geh mal eben runter, ich muss eben Bettchen machen und so muss ich nur die Decke runterziehen und dann kann meine Schlafdecke drauf machen und ja, und dann kann Mäuschen bibim, hier kommen jede Menge Nachrichten rein. Und dann kann Mäuschen dann direkt hier ins Bettchen hüpfen. Ja, wie gesagt, Härtegrad 4. Also es ist, boah, jetzt juckt mir mein linkes Auge. Ich glaube, es gibt Geld. Härtegrad 4. Und ja, ich dachte erst wirklich, dass das Plastik nur zur Hälfte geöffnet werden sollte. Und ja. Was gibt's neu? Ich hatte meine Ex-Freundin, Dat Verena, Vorname kann ich ja sagen, Dat Verena, mal über Facebook angeschrieben, ob es nicht mal Zeit wäre, wo mein Sohn jetzt 18 ist, dass er mich nach knapp 17 Jahren mal kennenlernt. Sie hat die Nachrichten gelesen, also. Und sie hat auch meine Stories bei Facebook sich angeguckt, weil ich weiß, ich habe sie aber dann später per Sprachnachricht rübergeschickt. Ich sage immer, ich kann sehen, dass du meinen Status dir angeguckt hast, weil das wird im Chat angezeigt. Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen. Aber keine Reaktion. Und auch so, wenn ich ihr was rübergeschickt habe, sie hat es gelesen, aber hat sich nicht gemeldet. Und habe mich auch nochmal tausendmal dafür entschuldigt, dass es mir wirklich leid tut, wie es damals abgegangen oder wie es gelaufen ist. Und habe ich schon gesagt, ich trinke mir gerade einen Whisky Cola, weiß ich nicht. Und wie es halt abgelaufen ist. Und so, ich mache mal eben ein bisschen das Fenster zu. Muss ich gleich eh nochmal aufmachen, wenn ich nachher noch eine rauche. Und ja, wie gesagt, im Fernsehen ist gerade nichts Interessantes drin. So. Fenster, was auf Kippe und ja, es auch mit meinen anderen Kindern. Nee, ich sag, meine Ex ist mir auch über den Weg gelaufen, habe ich ja auch schon gesagt. Meine andere Ex von den Exen, von den schlimmen Exen und in der Stadt. Aber ich habe es auch nicht so geschaltet. Also nur wo sie vor mir stand, hat sie schnell ihre Sauerstoffmaske, ihre FFP2-Maske übers Gesicht gezogen und hab halt von hinten ihren neuen Typen gesehen. Boah, ja. Da äußere ich mich auch nicht mehr zu. Das ist so demnächst wieder vorbei. Und ja, sie holt jetzt ihre Jugend nach. Und ja, da möchte ich mich auch nicht mehr zu äußern. Aber den Verschleiß, den kann ich irgendwie nicht mehr nachvollziehen. Und naja, muss sie selber wissen. Und ja, und jemand, der eine Frau mit drei Kindern nimmt, ich würde es ja auch, ne? Ich habe sie auch mit zwei Kindern genommen, ne? Und so ein Kind von mir. Und aber Frau mit drei Kindern ist schon eine Hausnummer, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Und ich rauche mir jetzt trotzdem mal ein, ich kann Fenster gleich wieder aufmachen. Hab mir sogar ein Feuerzeug bedrucken lassen, ein Zippo. Eins mit Vivienne, obwohl sie hat ja immer darauf bestanden. Ich heiße nicht Vivienne. Oder ich heiße nicht Vivian, ich heiße Vivienne, ja, obwohl sie nicht mit A geschrieben wird. Ne? Und von Verena habe ich mir auch von Verena habe ich mir auch ein Zippo-Feuerzeug bedrucken lassen. Alle Fotos obwohl von Vivienne habe ich zwei mit den schlimmsten Fotos, die sie jemals auf Facebook gepostet hatte. Also das sind wirklich welche fürs Horrorkabinett. Und ja, eins habe ich im Gebrauch. Moment, ich ist eben. Mein Zippo anmachen. Zwei mit den schlimmsten Horrorfotos, die sie auf Facebook gepostet hat. Und eins von Verena. Das ist schon ein schönes Zippo. Das liegt auch im Schrank. Und das ist das eine mit den Horrorfotos. Oh, das ist. Eieieiei. Aber man konnte es immer sehen. Also man konnte es jetzt früher auf Facebook auch immer gepostet. Das. Vivienne, Vivienne, Vivienne. Bah. Ich heiße nicht Vivienne, ich heiße Vivienne. Wie gesagt, wird gar nicht mit A geschrieben, aber. Und da kann ich mich immer noch drüber aufregen. Man konnte richtig sehen, wie schlecht es ihr geht. Und wirklich sowas von schlechten Fotos. Wo du denkst, sie bringt sich gleich um oder was. Also irgendwie auch 20 Kilo leichter, total abgemagert und naja, wollte ich auch gar nicht sagen. Wollte nur sagen, ich habe eine neue Matratze, die habe ich jetzt gerade auf meinem Bettchen. Und ja, ich sage mit Vivienne, ja, so langsam geht mir das am Arsch vorbei. Also. Aber sagt mit Verena, ja, Vivienne. Habe ich die Kleinen ja noch gesehen, bis er. Wie alt war er da? 4 Jahre? Glaube ich, so ganz kurz mal ab und zu. Aber dann hat sie auch so einen Spackos gehabt und. sorry. Und aber auch immer so Horrorgestalten aus der Geisterbahn. Also. Aber ist mir damals auch schon aufgefallen. Ich glaube, das war CSI Miami, wo ich, war das CSI Miami, wo das im Fernsehen lief, wo ich gesagt hatte, keine Ahnung, ob das alte oder neue Folgen waren, der ist aber dünn geworden. Ach, wegen mir könnte der noch dünner sein, ne? Und dann hat sie dann ja, so einen Streichholzmann gehabt, ne? Der nur aus Penis bestanden hat, ne? Also, naja, egal, auch so ein Spackos, aber der hatte mich damals, ja, es kommt jetzt wieder alles hoch, so über Facebook angeschrieben, ich werde dafür sorgen, dass dein Sohn nicht so ein Sozial-Hartz-IV-Schmarotzer wird wie du. Ich werde ihn anständig erziehen. Und du legst dich mit dem Falschen an. Und naja, habe ich mir so gedacht, ja, rede du mal, ne? Rede du mal, ne? Weil ich wusste ganz genau, spätestens nach anderthalb, 2 Jahren, ich sehe wieder aus. Und was ist? Es ist vorbei bei Unimond. Und ja, das Mädel hat keine Ausdauer mehr. Wie gesagt, ich weiß, sie läuft ihrer Jugend hinterher, weil ich habe damals zu ihr gesagt, du Schatz, ich würde gerne mit dir alt werden, ich möchte dich gerne heiraten. Ich möchte nicht alt werden, ich möchte nicht alt werden. Ja, immer so Pflegefälle gehabt. Und immer wenn ich sie aufgemotzt oder auf die rechte Bahn gebracht habe oder wieder aufgepäppelt habe, dann bin ich entsorgt worden. Also bei meinen ganzen Beziehungen. Und ja, deshalb. Und ich weiß nicht, ob ich traurig sein soll. Doch, klar. Aber ich habe es schon mal gesagt, klar bin ich traurig, weil die Zeit, ich sag's, ob es jetzt eine Frau ist, die ihren Mann verlassen hat oder der Mann, der seine Frau verlassen hat und wenn das Kind beim Mann aufwächst oder das Kind bei der Frau aufwächst und man darf sein Kind 10 Jahre, 18 Jahre nicht sehen. Die Zeit kann, ich hab's schon mal gesagt, die Zeit kann keiner oder keine einem je mehr zurückgeben. Ne? Der erste Suff, der erste Sex, der das Kind hatte, das ist ein bisschen komisches Deutsch oder so, hat man ja alles gar nicht mitbekommen und erste Liebeskummer und immer Sache, wo das Kind aufwächst, bei dem Mann oder bei der Frau. Und wenn dann halt Scheiße über einem gelabert wird, über Jahre, Jahrzehnte, das glaubt das Kind dann später. Ne? Und deshalb, also, sag, ich würde gern meinen Sohn aus Düsseldorf, den würde ich gerne sehen. Ne? Und ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Und genauso wie mein Sohn hier aus Oldenburg hier, der erkennt mich doch gar nicht wieder. Ich weiß auch gar nicht, wenn er jetzt mit meiner Ex, das Vivienne, ich heiße nicht Vivienne, ich heiße Vivienne, da konnte ich mich so drüber aufregen. Dabei war das total lieb gemeint. Naja, egal. Ich weiß gar nicht. Wenn ich ihm mit meiner Ex, dat Vivienne, in der Stadt begegnen sollte, würde, ob ich überhaupt auf ihn zugehen würde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ne? Aber ich denke mal schon, wenn sie mir in die Arme laufen würden, würde ich sagen, hey Leon! Und dann wird er dann bestimmt fragen, Mama, wer ist das? Also so stelle ich mir das vor. Und dann würde ich sagen, Leon. Das wird deine Mama dir bestimmt gleich erzählen oder sagen. Und dann werde ich weitergehen. Ja. Aber ich wollte ja auch nur erzählen, ich habe eine neue Matratze. Herzegrad 4. Und ich habe auch nicht mehr so viel gegähnt. Ja, mal gucken, wie das Wetter wird. Die haben ja morgen eigentlich richtig warm angesagt, aber im Moment schaut es draußen richtig bescheiden aus, obwohl jetzt kann man es nicht mehr so sehen, weil es ist dunkel draußen. Aber es ist windig, es ist windig und die Vögel zwitschern. Und wenn Vögel abends zwitschern, na gut, die zwitschern eigentlich immer abends, aber heute war es extrem. Und ja, meistens kündigt sich dann Wetter an. Ich nehme das ja meistens hier in einem Rutsch auf, ohne das zu schneiden, weil sonst ist es ja gefaked. Fakey, fakey, fakey, fakey. Ja, es ist. Also, ich darf da. Ich denke mal, als Verena war schon liebes Mädel. Ist das auch 40 und beste Alter für eine Frau. Ich glaube, die hat sich nicht so durch die Gegend gehoppelt wie hier. Madame. Ne, ihr wisst schon, wen ich meine. Und ja, keine Ahnung, ob sie noch ein Kind gekriegt hat. Ich denke mal eher nicht. Ich denke mal eher nicht. Ich kann es ganz schlecht einschätzen. Verena, wenn du das ja hörst, wie gesagt, ich habe dich ja jetzt bei Facebook blockiert. Ne? Ich habe dir eine letzte Nachricht geschickt. Ich sage, es bringt nichts. Aber ich denke mal, du hast auch ein Fake-Profil. Wie jeder bei Facebook. Jeder hat bei Facebook ein Fake-Profil. Deshalb. Blockieren bei Facebook, das bringt gar nichts. Ne? Ja gut, ich mache ja eh alles öffentlich, damit das auch die Leute lesen, sehen, die es eigentlich nicht sehen sollten. Immer mit dem Gedanken, na, vielleicht meldet sich ja doch mal jemand. Ne? Also ich bin für alles offen, deshalb. Ah ja, könnt ihr sagen, ihr wisst ja, ihr könnt euch bei mir melden, aber die haben alle meine Handynummer. Handynummer ist, glaube ich, nicht mehr öffentlich bei Facebook, was er jetzt Menta heißt, glaube ich. Manta, Menta, Manta, Manta, Menta. So, sowas in der Art. Und ist meine Zigarette ausgegangen. Aber egal, ich mache mal gleich eine neue an hier. War eh halb aufgeraucht. Und ja, wie gesagt, ich bin zwar ein Mann. Und vielleicht ein bisschen anders als andere Männer. Aber wie gesagt, ich habe ja auch keinen Stein aus Herz. Keinen Stein aus Herz. Kein Herz aus Stein, so rum. Und ja, deshalb ist. Aber sagt die Zeit, die kann mir keiner mehr zurückgeben. Und ich stehe ja auch schon mit einem Bein in der Kiste. Wenn ich mal gucken, wie viele Leute schon. Auch von den Stars habe ich auch gesagt, wie Mirko Nonchat und so, ne? Also, ich glaube, der war, ich will jetzt nicht lügen, 43 oder so, ne? Und so, es ist halt, wie schnell das Leben vorbeigeht, ne? Und gut, ich rauche zwar wie ein Schlot, habe ich mich letztens auch mit einem drüber unterhalten. Habe ich auch gesagt, ob ich jetzt sterbe oder in 10 Jahren, Tod ist tot, ne? Und dann habe ich da auch nichts mehr von. Und ich habe alles gehabt, habe ich schon mal gesagt, ich habe alles gehabt, alles verloren, gute Arbeitsstelle, Eigentumswohnung, die großen Lieben, die großen Lieben. Und ja, klar möchte ich noch ein bisschen leben, ne? Klar. Wer will nicht ewig leben, aber. Ja, ich will jetzt nicht so melancholisch, nicht so melancholisch werden, wirken. Aber ich hab jemanden, der mich ganz dringend braucht. Und das ist meine kleine süße Elli. Und ja gut, wenn ich nicht mehr da bin, dann wird sich schon jemand anderes finden, aber. Ich glaube schon, Elli hat einen guten Fang gemacht. Einen guten Schuss. Na gut, oh, schon wieder fast 20 Minuten. Ne? Und ja. Wie gesagt, ich wollte auch nur sagen, ich habe eine neue Matratze, Herzegrad 4. Ich gucke mal, ob ich heute Abend darauf gut schlafen kann. Und ja, und dann hoffe ich mal, dass ich vielleicht auch noch ein paar Jahre lebe und. Irgendwann vielleicht doch einen meiner Kinder wieder treffe und ihm mal die ganze Story erzählen kann, wie es wirklich war. Ne? So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine angenehme Nacht mit euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Und das wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.